The fourth tick pants. Fening Fuchser. Dicht und ergreifend. Almdudler. Luse Pep kommt von Holland und ich von Barcelona. Hab kein Holt für die Hütten, wir sind Wohnwagenbewohner. Hast das Tür hinne und Ende Lederbögs. Gut trecken Dorn oder bitte West in Morslin Steck. Neues Sip für Schwinger. Man watschel hat bedüden, kein sich verknust. Düsse Menschen Nuten Süden. Wie gut Norden Nord, sind die Bloats Norden Swimbad. Becken bauen gegen mein Büdel zu Brief. Vor St. Gauk von Länder Finanzzug klick. Wie das Signal löte, der ins Bienen dann zu kick. Die will töten, kommt mit Labels Norden Bumserei. Wie trägt du Schreiber über und Dödel und nögt der Polizei. Wo kämen wir Skifahren, wenn wir auch an Haufen sind ein Köt. Bis Modelwetter, denn ein Wetter über Wetter klöt. Du köpfst die Elektro und sechs was für Saupreis. Sieben Plattgift für Euro, ich sechs warten Saupreis. Soll dieser Disc gewesen sein, also bitchin' light. Das ist wie 50er Fassel, gegenlippten Eis. A jeder Fischkopf leid, da ich die Elektro-Hipster von Palana finanziert mit Cash und Hektoliter. Wir haben einen Ransom, ihr habt einen Sixpack. Ihr fahrt zum Dancen, ihr nur auf dem Trittbrett. Quickstep, Jock und sein nicht zwei Erfolgsrapper, Piefgas. Jeder Boss ist ein Dolmetscher. Retorten, Torben und Malte, Plagiator. Der 50 Pence hängt am Defibrillator. Enkodiert, dechiffriert, eliminiert, transkodiert. Notenbank-Style, so werden frische 50er aussortiert. Ey yo! Ihr seid so windige Coverband, geh durch den Ringschlupf wie der Klapper Lang. Bada Bam, Luftpuppen, Partygänge, Satz für Mikro-Gegner. Training Fuchser landen für gewöhnlich auf die Brieger. Süden gegen Nord, Schoschi gegen Torben. Dene Mutter gegen nie und meine Kameraden. Kommt her, Ladus kabeln und nicht mehr lang kabeln. Am Ende vom Dach könnt ihr denn bloß noch kabeln. Süden gegen Nord. Dort gegen dort, und jetzt wird der kleine Skip aus Leid doch ganz bestimmt kein Dort. Und jetzt steht uns gleich über die, das ganze wird jetzt am Krieg. Es wird rabiert und trocken, das kommt laut auf unseren Stamm. Ey, yo, der Track, Herr Nonne, mache die Anfang und du kriegst. Allein für de Pan, Min, Jong, Jo, Puss. Muck hier nicht, ob hier du Sepp. Nix mit Ninga, Rudi, Fege, Sepp. Hör mal nimm Toe, was wir nur vertellen, Dote. Die sind mal als die Jungs von den Bären mit Brot. Die Olekt-Rap ist ja fein und guck mal, wenn ich dat hören muss, blieb ich lieber dope. Wir sind Thug-Life, die sind Hug-Life. Wenn die loslässt, klingt das für mich deren Kreis. Sie kraxel uppe Wagen, die mag Feintür mit Kutter. Sie entschücht Haarwagen, die Hotel mit Joe Mutter. Ich weck von alle Umzug, man, wir sind die Besten. Auch in Bayern sind sie leider noch die Lästen. Auf 9 Oktober fest, denn wen bringt der Popex Kästen? King Chunks gegen den bosshaftigen Nordwesten. Ayo, der Fries mit seinem Cheese, der fällt Quiz auch nicht fein. Bresselt Zeug von unseren Bresen, damit seine Fisch nicht da fein. Jetzt wische ich ihm gleich in sein Fries, oh nein, weil sein Lieblingsverein war echt nie richtig geil. Ich bin seit meiner Kindheit blind, leid, aber ich hab's von Geburt an zwischen eure Finger Schwimmheit. Ich nimm's euch nicht übel, sechs ist einfach euch ein fiesen Scherz. Fällt's mir bissl Herz, solche Groder feiern Friesen Herz. Ich frag mich, was die Braumeister bei euch immer so gemacht haben. Euer Dreckspeck, sagt man nicht einmal mein Katz haben. Ach man, davon kriegst du auch Gedärme im Schieß. Also tu ich euch gefallen und gehst mir Blärme damit. Mai, oh Mai, ist das mal leider leid, leid. Bevor ich sowas hab, sag ich mir selber in mein Mind. Ei, vom Juni bis zum Mai habt's einen Ringschirm dabei. Bei Pretty hab ich dir eh so bye, bye, bye, bye. Lev, Dutschi gegen Malde, Foot gegen Spalde. Dine Drops sind ernst gegen mir und meine Alde. Komm her, Lordus kabbeln und nicht mehr lang sabbeln. An Ende von da könnt ihr den Bloats noch krabbeln. Norden gegen Süden, Rogel gegen Düten. Ich hab's bei euch probiert, aber am Ende ist es nur Üben. Jetzt tut's noch gleich und Dusche, da bleibt kein Angel Drucker. Ich glaub, ich nütze nicht und ich glaub, ich nütze nicht Drucker. Norden gegen Süden, Obstler gegen Grün. Wer Rapper gegen Sing und all der Attitüden. Komm her, Lordus suchen und nicht mehr lang gucken. An Ende von da könnt ihr den Bloats noch gucken. Norden gegen Süden, Obstler gegen Brüden, Bayern gegen Bremen, aber ohne Attitüden. Gibt's eher noch so Zappa und nimmer länger Rappa, weil noch am Haberjager decken sie schon immer Lappa. Norden gegen Süden, Obstler gegen Grünen, wer Rapper gegen Sing und all der Attitüden. Herrschaftszeiten, Herz mehr auf dem Streiten, am Ende sind wir doch sowieso gerade, wo ich's auf die Gleichen.